Zugang zu Informationen für nahezu jeden Menschen, an nahezu jedem Ort, zu absolut jeder Zeit. Ist ein alter Hut und sicher kein Neuland mehr. Die Kehrseite ist halt, naja, also, wenn du mal überlegst, was ist, wenn irgendwann jeder Mensch, an jedem Ort, zu jeder Zeit, seine eigene Version von dem, was er oder sie als Wahrheit gerne hätte, von seinem verkackten Endgerät aus inszeniert, produziert und verbreitet in Spielfilmqualität oder besser Dokumentarfilmqualität oder besser. Wenn heute schon massig Leute Fake-Nachrichtensendungen ins Internet kacken können, die von den echten kaum mehr zu unterscheiden sind, was wird dann sein? Wenn heute schon ein nicht unerheblicher Teil der Leute jeden Scheiß glaubt, nur weil er irgendwo geschrieben steht und gerade zu dem passt, was er eh schon glaubt. Es steht geschrieben, meine Güte, ich kann auch schreiben, interessiert doch auch keine Sau. Es steht geschrieben, es wird gesendet und das reicht diesen Leuten. War doch schon immer so. Und dann soll ich doch Rücksicht nehmen auf die Gefühle dieser räudigen Gläubigen. Versteht doch auch keiner. Auf meine säkularen Gefühle nimmt doch auch keiner Rücksicht. Ich werde doch auch nicht verschont. Deepfake 3.0 oder so. Und dann 4.5.6.0 oder so. Nein, Deepfake, nicht Deep State. Hörst du auch noch, was du hören willst, oder? Du bist doch auch nur so ein irrlichter, querleuchtender Esoterik-Hippie, der mit den übelsten Faschos auf die Straße geht, obwohl er genau wissen sollte, dass, wenn sie das sagen hätten, du, genau du der Erste bist, der sie ins Lager stecken. Wenn du Glück hast und überhaupt so weit kommst. Was? Was ist? Ach. Was ist, wenn du mal überlegst? Die Alten sitzen inzwischen beim fünften Bierrauchkette und fragen sich immer noch, welche Spezialsparten sie verraten haben, wie man die syndikalistische Idee ins Medienzeitalter rettet und auch nächste Saison alles anders wird. Mit dem Torwart sollte das doch endlich mal laufen. Nur, dass der halt keine Tore schießt. Wenn die Abwehr steht wie eine Eins, hast du halt trotzdem noch nichts gewonnen. Kein Blumentopf, noch nicht mal ein Trotzpreis. Mit Trostpreis, was weiß ich. Und ob das noch Punk ist? Meine Fresse! Habt ihr keine anderen Sorgen? Deine Mutter ist Punk! Und deine Schwester auch! Frag mal deinen Bruder! Nee. Und die Jungen sitzen inzwischen beim sechsten Köpfchen, trinken Wodka und differenzieren Crust von Neo-Crust oder Death Metal von Melodic Death Metal und schwedischem und norwegischem was weiß ich Metal oder von mir aus auch Mumble Rap von Rumble Trap. Gibt's das überhaupt? Was ist eigentlich mit Neo-Grind? Gibt's das überhaupt? Und die Alten sitzen inzwischen beim siebten Bier, hören Peter and the Test Tube Babies mit einer halben Träne im Knopfloch und fragen sich ernsthaft, ob die erste Screwdriver nicht doch ganz okay war. Habt ihr eigentlich den Arsch offen oder was? Was los? Und die Jungen sitzen inzwischen beim achten Köpfchen und diskutieren überhaupt nicht mehr, weil irgend so eine Konsole läuft. PS3, 4, 5 oder so. Oder Xbox One, 2, 3 oder so. Und wegen dem achten Köpfchen natürlich. Nach dem zweiten haben noch alle geredet. Und keiner hat zugehört. Was weiß denn ich? Ach. Ja, ja.